Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. 5G-Männer. Glückwunsch, Gruppensieg und ganz gut gemacht. Oh, das habe ich nie sogar geschafft, obwohl ich nicht auf dem Platz war. Ja, oder gerade deshalb, Lukas. Wisst ihr, was ich mich frage? Oh, Trainer, warum der Delling so dumme Fragen stellt? Lukas, das sagt man nicht. Oh, wobei der Lukas schon recht hat. Also der Delling, der hat gestern nach dem Spiel zum Beispiel gefragt, ob das Arbeit war, so 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Ja, ne, und wir wissen ja, Arbeit ist nur, wenn man mit Mikrofon so Spieler nervt und so. Jogi, ich sag nur, ich bin auf 180. 180. Ah, womit, Kalli? Mit deinem BMI? Ich sag dir Schnauze, Polly. Sonst zeigt der Kalli so Cremebomber mal, dass er auch Wrestling kann, ja? Jogi, warum bist du nicht auf der DFB-Pressekonferenz gewesen? Alle haben sie geschrieben. Der Jogi ist krank. Dem Jogi geht das nicht gut. Jogi, das muss doch nicht sein. Ja, Kalli, sag mal, mir ging's auch nicht gut, ja? Also, ich hatte da so ein penetrantes Lächeln im Gesicht, nachdem ich das Bierhoff-Interview auf Bild.de am Montag gelesen hab. Jogi, was stand da drin in dem Interview? Dass du ein Geizhals bist, oder was? Ich bin doch kein Geizhals. Wie kommst du denn darauf? Jut, komm her, zeig mir den Artikel, ich lese ihn selber. Nein, Kalli, das kommt gar nicht in Frage. Das ist ein Bild-Plus-Abo. Das kostet 99 Cent im Monat. Also, wenn du das lesen willst, dann musst du auch was dazu zahlen. Je suis Jogi.